Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, da sind wir. Ein bisschen später als gewohnt. Wir bitten um Entschuldigung, aber jetzt kann es losgehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus. Wer von euch steckt in familiären Schwierigkeiten, welcher Art auch immer, und möchte darüber sprechen? Wenn ihr das wollt, dann solltet ihr anrufen unter der Nummer 0130 2911 oder ihr könnt auch faxen, kostenfrei 0130 1151 22. Jeder, der hier anruft, kann, das sage ich bei diesem Thema heute speziell nochmal, natürlich auch anonym bleiben. 0130 2911. Die erste Anruferin heute Nacht, Antonia, 15 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Antonia. Also es geht darum, dass ich mit meinem Freund, der ist 18, 7 Monate zusammen bin. Mhm. Und also meine Mutter, also ziemlich was dagegen hat, dass er bei mir übernachtet oder ich bei ihm. Mhm. Macht auch immer ziemlich Theater, wenn also ich mich mit ihm überhaupt so tagsüber verabrede. Ja, also mag deine Mutter den Freund nun nicht so sehr, sehr besonders? Ich glaube, es ist eigentlich nicht so mit seiner Persönlichkeit was zu tun, sondern damit, dass ich überhaupt einen Freund habe. Mhm. Hat sie das schon mal so ganz klar gesagt oder ist das nur ein Gefühl von dir? Ja, ja, klar. Ein Gefühl? Sie sagt es auch. Nee, Sie sagt es auch. Sie kann ihn also absolut nicht leiden. Mhm. Aber darüber hinaus ärgert es sie auch grundsätzlich, dass du einen Freund hast. Ja, also ich habe einen Bruder und bei dem macht sie auch das gleiche Theater und der ist mit seiner Freundin schon also über ein Jahr zusammen. Mhm. Die kann er auch nicht, also das Mädchen kann sie auch nicht abhaben, die darf sonst auch nicht übernachten. Mhm. Begründet sie das denn, dass sie den Freund nicht so sehr mag und was sie genau dagegen hat? Ja, ja, der ist viel zu alt für mich und ja, ich bin auch viel zu jung für den. Mhm. Naja, so riesengroß ist der Altersunterschied ja nur auch nicht. Sie macht mich immer so fertig, das gibt's überhaupt ja nicht. Ich meine, wenn sie sagt, dass er nicht bei euch übernachten darf, das ist natürlich ihr gutes Recht. Ja. Ja, da kannst du nichts gegen sagen. Aber sie hat ja auch was dagegen, wenn ich mich tagsüber mit ihm treffen möchte. Mhm. Da wird die Sache dann schon heikler. Ja. Ich denke, dass du schon auch dein Recht hast, einen Freund zu haben. Du bist ja, wie lange dauert's noch, bis du 16 bist? Noch einen Monat ungefähr. Noch einen Monat nur? Ja. Naja, also umso klarer ist die Sache ja auch. Da kannst du natürlich dich mit einem Jungen treffen, den du magst. Und wenn ihr 7 Monate schon zusammen seid und die Sache läuft gut, das spricht ja dann auch für euch beide. Da hat sie eigentlich in dem Sinne gar nicht so reinzufunken. Leicht gesagt, ne? Ja. Mhm. Also sie bringt manchmal so Sachen, das gibt's überhaupt nicht. Letztens hatte ich einen Knutschfleck am Hals. Mhm. Und dann hat sie das gesehen, irgendwie, als ich gerade mit dem telefoniert, dann hat sie mich mit Hure beschimpft und... Oh. Echt? Ich dachte immer, du gehörst zu der ersten Kategorie der Mädchen. Oh, was habe ich mir da nur rangezogen? War deine Mutter denn in anderen Sachen früher auch so streng? Oder ist das jetzt nur bezogen auf Jungs in deinem Fall? Also früher haben wir uns eigentlich ziemlich gut so verstanden. Mhm. Ich weiß auch nicht. Und das fing denn an, als du mit Jungs anfängst? Ja, also das ist mein erster Freund. Dein erster Freund, mhm. Also da wirst du wahrscheinlich nur die Schiene fahren können, Antonia, dass du ihr klar machst, dass das dein Leben ist. Ja. Ne? Und dass du immer wieder versuchst, auch das Gespräch zu suchen. Habe ich schon so oft gemacht. Ja. Mit ihm zusammen haben wir also an einem Abend für die gekocht und so. Und dann saßen wir mit ihm zusammen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das ist so gemein auch von ihr, ne? Ja. Also weil, mach ihr doch klar, dass es viel schöner wäre, wenn sie an deinem Leben auch teilhat und du quasi sie auch als Freundin gegenüber sitzen hättest und nicht als Gegnerin. Und komm ihr doch auch ein bisschen entgegen und sag, okay, ja, wenn... versuche ich doch. Also, zum Beispiel würde ich jetzt an deiner Stelle keinen Zoff machen wegen der Geschichte, dass er nicht bei euch schlafen kann. Das ist ja auch nicht das Problem eigentlich, aber damit, also fing es eigentlich auch so an, mhm. Und also ich halte echt zu Hause nicht mehr aus. Die macht mich teilweise so fertig, das gibt's überhaupt nicht. Immer nur wegen des Jungen? Ja, immer nur wegen des Jungen, weil in der Schule bin ich Gott sei Dank ziemlich gut und dann geht das nicht. Mhm. Weiß sie eigentlich, hast du ihr das mal so klar gesagt, wie sehr dich das belastet und das, ja das ja, weiß sie. Das weiß sie schon, aber das ist dann so eine pubertäre Phase, das tut sie dann so ab. Hast du eine Ahnung, warum sie so drauf ist? Keine Ahnung, vielleicht kann sie das nicht abhaben, dass einer ihrer Kinder irgendwie noch eine andere Bezugsperson hat, außer ihr oder so. Die hat Angst, euch zu verlieren vielleicht. Ja, vielleicht hält sie zu Hause echt nicht mehr aus. Am liebsten würde ich in Heim gehen oder sowas. So schlimm ist es. Ja, echt. So schlimm. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Du gehst zur Schule? Ja. In welche Klasse? In die 10. In die 10. Wie sind deine Perspektiven? Was möchtest du machen? Am liebsten würde ich so Jura studieren oder so. Das heißt, du willst Abitur machen? Ja. Das bedeutet dann auch noch eine ganze Weile Schule, ne? Ja. Also, bevor man jetzt eine Kurzschlusshandlung macht, Antonia, von wegen Ausreißen oder weiß ich was, versuch doch nochmal, ich weiß, das ist immer leicht gesagt von außen, aber trotzdem sage ich es dir, nochmal im Guten auf sie einzuwirken, mit ihr zu reden, auch in dem Sinn, dass sie möchte doch auch, dass eure Familie gut funktioniert und dass ihr glücklich seid. Bitte sie doch ganz einfach, dass sie dir auch ein bisschen entgegenkommt. Und sag ihr das vielleicht auch so drastisch, dass du manchmal am liebsten abhauen möchtest, weil du gar keine Lust mehr hast, bei ihr zu sein. So oft gemacht, aber irgendwie hört die nie auf mich. Gibt es denn einen Vater auch in der Familie? Ja, schon, aber der ist sowieso nie da. Hast du denn, auch wenn er nicht da ist, was für ein Verhältnis hast du zu ihm? Eigentlich so ganz gut, aber der hält sowieso alle Sachen raus. Das hört sich sowieso nicht. Und wenn du trotzdem ihn mal bei diesem speziellen Problem auch mal zur Rate ziehen würdest? Der fällt mir dann sowieso von meiner Mutter voll in den Rücken. Ja. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich lasse mich nicht noch länger von dir fertig machen. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal mit ihr gesprochen? Gestern. Und seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Das Ganze? Dann die einfachste Lösung. Dann redet sie manchmal wochenlang nicht mit mir. Mhm. Das endete also dann in einem ganz schlimmen Streit, das Ganze. Ja. Ja. Verbietet sie dir das denn auch, dass du deinen Freund triffst? Ja, also letztens hat sie mir 4 Wochen Hausarrest gegeben, weil ich eine Stunde zu spät kam. Da konnte ich aber leider nicht zu, weil wir im Stau stecken geblieben sind. Mhm. Und teilweise zwingt sie mich auch schon also zu lügen. Mhm. Mhm. Antonia, weißt du, was ich gerne möchte? Dass du mit unserem Psychologen noch ein bisschen redest. Ja. Ja? Das funktioniert bei uns so. Das ist der Jürgen, so heißt der Psychologe heute Nacht. Mhm. Du legst jetzt auf und der ruft dich gleich zurück. Ja, ist gut. Sollen wir das so machen? Ja. Halt die Ohren steif, Mensch. Ja, danke. Ja, alles Gute, tschüss. Okay, ciao. Der Martin, 27 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Martin. Hi Domian. Ja, meine Familie ist ziemlich kaputt. Mhm. Was ist da? Ja, es redet keiner mehr mit dem anderen, es werden nur noch Intrigen geschürt, jeder zieht über den anderen her. Wie groß ist die Familie? Ich habe noch 8 Geschwister. 8 Geschwister, eine Riesenfamilie. Ja, und es sind auch schon Neffen und Nichten, 15, 16 Stück. Mhm. Lebst du noch zu Hause? Nein, schon lange nicht mehr. Ja. Wie kommt es, dass die Familie kaputt ist? Das fing irgendwann vor Jahren mal an, wie lange mag es her sein, 6, 7 Jahre. Da war irgendwann meine Kleinigkeit in der Familie, das wurde ziemlich aufgebauscht halt eben. Jeder war irgendwo beleidigt, keiner hat drüber gesprochen, sondern immer nur, ja, für sich ein Urteil gebildet, über den anderen halt gleich geurteilt und sich verletzt gefühlt. Es kam nie zu irgendeiner Aussprache, jeder ist dem anderen irgendwo ausgewichen. Mhm. Und naja, dann ist es dazu gekommen, dass halt eben keiner mehr zu dem anderen gefunden hat. Und jetzt vereinzelt ruft mal die eine bei der anderen an und dann wird darüber hergezogen und dann ist man mal wieder ein paar Wochen auf einem engeren Kontakt halt. Mhm. Und dann heißt es, ich habe gehört, du hast dies erzählt und... Ist das eine Sache, die sich jetzt bezieht hauptsächlich auf den Kontakt zwischen den Geschwistern oder auch mit und untereinander, was die Eltern angeht? Also, es betrifft komplett die ganze Familie. Mhm. Von meinen Geschwistern ist nur noch mein jüngerer Bruder halt eben, der Kleinste aus der Familie. Der wohnt auch nicht mehr zu Hause, der ist vor 2 Jahren ausgezogen, der lebt sein eigenes Leben, genauso wie ich. Mhm. Wir halten uns da komplett raus, weil wir auch der Meinung sind, wir können unsere Zeit besser verbringen, als uns dieses ganze Gejammere und Erzähle anzuhören. Denn es ist wirklich grauenvoll, wenn man mal jemanden zufällig in der Stadt trifft oder man wird mal angerufen, dann wird nur darüber erzählt, was schon wieder alles passiert ist, was wer wann gemacht hat. Und dabei wird total vergessen, warum man eigentlich angerufen hat, um mal von dem anderen etwas zu hören oder ob etwas passiert ist. Oder also es gibt... gar keinen ausschlaggebenden Grund, weswegen das Ganze angefangen hat? Es hat irgendwie so angefangen? Es hat irgendwie so angefangen. Es gab verschiedene Gründe, die liegen noch etwas weiter zurück. Das hat mit meinen Eltern zu tun, die waren geschieden und nach einer sehr langen Zeit haben sie dann doch wieder geheiratet. Mhm. Das passierte ziemlich heimlich, also ohne großen Aufwand. Ja. Es hieß auf einmal, wir wären verheiratet und gut. Also sie waren verheiratet, geschieden und dann wieder verheiratet? Ja, sie waren sehr lange verheiratet und waren dann 8 oder 9 Jahre geschieden und sind jetzt schon wieder einige Jährchen verheiratet. Mhm. Das haben einige sehr krumm genommen. Dann kam halt eben dieses Unverständnis. Viele waren beleidigt, weil es eben still gemacht wurde, also keiner großartig drüber geredet hat. Mhm. Meine Eltern hatten das aber nicht bewusst so geplant. Es hat sich einfach so ergeben. Mhm. Tja, und aus dem ganzen Gerede heraus ist dann immer etwas mehr entstanden und etwas mehr entstanden. Dann kamen noch Kleinigkeiten dazu und wie gesagt, es wurde permanent nur drüber geschwiegen und man hat es nicht für nötig empfunden, mal ehrlich zu reden miteinander. Mhm. Stattdessen sind sie alle halt eben auf ihren Meinungen versessen. Und versuchen denn die Eltern nicht ab und an oder irgendwann zumindest einmal einzuwirken? Haben die es schon mal versucht und alle mal um sich geschart und geredet? Meine Eltern sind sehr alt schon, mit, was heißt sehr alt in Anführungsstrichen, mit 65 und 64. Mhm. Meine Mutter ist sehr, sehr doll krank, also sie wurde zweimal am Herzen operiert. Mhm. Und sie hat schon öfter versucht und auf großen Geburtstagen oder so, wenn wir alle zusammen waren, dann wird immer eine gewisse Freundlichkeit vorgelegt und ach ja und wie wundervoll, aber es ist nirgendwo ehrlich. Also leiden die Eltern darunter, das alles Mutter, so? Meine Mutter leidet sehr, sehr doll darunter. Also sie ist damit permanent beschäftigt, sie schafft es überhaupt nicht mal abzuschalten. Sie hat schon angefangen, es halt so zu akzeptieren, dass alles so kaputt ist, das macht sie wirklich sehr traurig, aber es interessiert keinen weiter, selbst nicht mal, als sie halt eben im Krankenhaus lag und nochmal operiert wurde vor einem Jahr. Und so eine Operation ist ja nun auch nicht gerade leicht für so eine alte Frau. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie schon mal gemacht wurde und jetzt wusste auch keiner, ob sie nochmal zurückkommt in dem Sinne. Mhm. Es hat keinen interessiert, also man hat das völlig ignoriert und ist dein Verhältnis denn gut zu den Eltern? Also wie gesagt, ich habe ein ganz tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Wir kommen sehr gut miteinander aus und ich bin auch ganz froh, sie sind sehr modern geworden auch und haben viel Verständnis für mein offenes Leben, so was ich führe. Mhm. Ich habe also wirklich gesagt, kein Problem. Auch so mit meinen Geschwistern nicht, weil ich kann immer noch sagen, ich möchte davon nichts hören. Man probiert es zwar dann noch zwei, drei Mal, aber wenn man dann hartnäckig bleibt und wirklich sagt, ich möchte davon nichts wissen, dann funktioniert das. Aber ansonsten so der Rest untereinander. Also du meinst auch, dass du nicht die Kraft hast, quasi als Moderator zu wirken, um die wieder alle an einen Tisch zu kriegen? Doch, ich hab's schon probiert, indem ich mich mit erstmal einzeln mit Geschwistern getroffen habe. Aber ich will mal so sagen, entweder habe ich mich nicht richtig ausgedrückt oder es ist nicht richtig rübergekommen, auf was ich hinaus wollte, und zwar, dass es auch auf die andere Art und Weise gehen kann. Also wenn dir da so viel dran gelegen ist, dann würde ich das schon nochmal und immer wieder versuchen, bevor die Kontakte vollkommen zerrissen sind oder gestört sind. Vielleicht auch erstmal mit Einzelgesprächen mit den jeweiligen Geschwistern. Ja, habe ich angefangen mit, aber wir sind im Moment alle irgendwie so verschlossen nach außen hin, also man hat keine Möglichkeit oder die Möglichkeit mal ranzukommen an den Kern. Ist extrem schwierig, aber wie gesagt, ich gebe da nicht auf keinen Fall. Bei mir liegt ja auch was daran. Also ich vermisse meine Geschwister schon irgendwo, auch die Kinder, weil es wird ihnen auch teilweise verboten, halt eben mit den anderen Kindern zu spielen. Und die sind halt alle im gleichen Alter. Das ist leider schade, dass die auch so den Kontakt zu ihren Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen nicht haben. Pumpe da richtig Energie rein, halt auch schon für deine Eltern, für deine Mutter, für deinen Vater, wenn sie selbst aufgrund ihres Alters und der Krankheit selbst nicht mehr so können. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Melanie, 19 Jahre. Ja, hallo. Hallo Melanie. Ja, ich wollte am Anfang erzählen, meine Eltern haben sich scheiden lassen vor 5 Jahren. Und meine Mutter ist Alkoholikerin geworden. Danach? Ja, danach, wo mein Vater weggegangen ist. Der ist zur DDR gezogen. Und die hat dann immer getrunken und dann hat sie meine Schwester und meine größere Schwester und mich immer geschlagen. Mhm. Und ja, jetzt wohne ich ja nicht mehr zu Hause, seit 2 Jahren. Mhm. Und ja. Wie ist das Verhältnis jetzt zu deiner Mutter? Ja, wir telefonieren ab und zu wohl nochmal und ab und zu ruft sie mit einem betrunkenen Zustand hier an und dann macht sie meinen Freund total fertig, sie würde ihn umbringen und... Das heißt, ihr Zustand hat sich überhaupt nicht verändert, im Gegenteil. Nee. Es ist schlimmer geworden und das Ganze hat sich verhärtet. Und das ist eine unglückliche Lage und Situation, in der ihr da lebt. Wie ist der Kontakt zu dem Vater jetzt? Ja, mein Vater, da habe ich einen Kontakt von 3 bis 2 Mal im Jahr, telefonisch. Also auch nicht so dolle? Nee. Hättest du zu deinem Vater lieber engeren Kontakt? Ja, nicht so, weil der öfter im Gefängnis sitzt, ne? Ach so, Achso. Weil der ist auch ja straffällig und. Ja, ja. Gehen wir nochmal zur Mutter. Ja. Hast du denn da ein Anliegen, dass sich das doch irgendwie verbessert oder würdest du gerne, dass da Veränderungen eintreten? Ja, also wenn meine Mutter nicht mehr trinken würde, ich habe ihr ja schon öfter gesagt, dass sie mal mit aufhören sollte und dann meinte sie, ich sollte mich da nicht mit einmischen, weil das wäre ihr Leben und ich würde ja sowieso nicht mehr zu Hause wohnen, das würde ihr sowieso nichts mehr angehen und ich denke ja an meine kleine Schwester, die ist 9 Jahre alt. Und ach, die lebt noch da. Ja, die lebt noch da und meine andere Schwester, die ist 18 gerade geboren und die wird auch noch immer verprügelt, ne? Die lebt auch noch bei deiner Mutter? Ja, die lebt da noch. Hast du den Kontakt zu deiner älteren Schwester oder zu der Kleinen auch? Ja, zu der Kleinen und zu der älteren Schwester habe ich öfter Kontakt. Besuchst du sie dann? Ja, ab und zu besuche ich sie und sie kommt mal vorbei. Das heißt aber, du triffst dann auch immer wieder deine Mutter, ne? Ja. Und wie ist dann das Klima zwischen euch? Ja, wenn sie nüchtern ist, ist es eigentlich ganz okay, aber wenn im betrunkenen Zustand, dann gehe ich sowieso gleich wieder los. Hast du ihr mal knallhart ins Gesicht gesagt, dass sie Alkoholikerin ist? Ja, habe ich schon mal zu ihr gesagt. Ja, da meinte sie ja, dass ich sollte mich aus ihrem Leben raushalten. Nur trägt sie ja, das kann man vielleicht sagen, wenn sie ganz alleine wäre, ne? Ja. Aber sie trägt ja, wie du auch gerade auch gesagt hast, eine sehr hohe Verantwortung, weil eben noch ein Kind da ist, ne? Ja. Kriegt sie denn ihren Alltag so geregelt oder verwahrlost das Ganze da teilweise schon? Ja, sie war ja, verwahrlost nicht, aber sie arbeitet nicht und sie hat einen Lebensgefährten jetzt seit vor 5 Jahren, 4 Jahren. Mhm. Genau noch, als sie geschieden waren, hat sie gleich einen neuen gehabt. Und ja, die arbeitet kein Stück, die bis jetzt noch nie gearbeitet. Ja, wie ist so die finanzielle Situation? Ja, die leben von Sozialhilfe. Das heißt, für deine kleine Schwester ist es auch, was das Materielle angeht, alles auch sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig, ja. Wie äußert sich deine kleine Schwester so im Vier-Augen-Gespräch mit dir? No, nicht viel. Also wenn sie wenn mein Vater hier anruft, mein Vater, dann will der mal mit meiner Schwester telefonieren. Und dann meint mein Vater dann immer, ja, gib mir sie mal. Und dann meine kleine Schwester meint dann, nee, mit dem will ich nicht reden. Beklagt deine kleine Schwester denn bei dir, dass sie sich da auch unwohl fühlt in der familiären Situation? Nee, das überhaupt gar nicht. Das nicht? Nee. Behandelt denn deine Mutter die 9-jährige Schwester ordentlich? Ja, eigentlich ja besser als die größere, ne? Die geht mehr auf die größere los. Ja, früher war ich immer diejenige, die alles abgekriegt hat, ne? Ich bin ja Treppe runtergeworfen worden, jetzt habe ich einen Rückenschaden hinterlassen davon. Und Schläge. Ja. Dann vermute ich mal, dass deine ältere Schwester auch ausziehen wird, ne? Über kurz oder lang. Ja, die macht jetzt ja sowieso eine Ausbildung und die wird dann ja noch weitermachen. Ich hätte an deiner Stelle auf jeden Fall, Melanie, ein Auge darauf, wie sich das weiterentwickelt mit der kleinen Schwester. Ja. Sollte sich das in die Richtung entwickeln, die du hinter dir hast, denke ich schon, dass man da das Jugendamt zum Beispiel informieren sollte. Ja, ich habe das ja gehabt mit dem Jugendamt. Ich war da ja damals mit meiner Freundin hin. Die hat mir damals ja so geholfen. Und als wir beim Jugendamt waren, da meinten die, die würden sich drum kümmern. Und dann sind sie mit mir gegangen und sie meinten, meine Mutter wäre ja ganz normal. Und ich sollte mal wieder zurückgehen. Und ja, da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Weil ich lasse mich da nicht länger verhauen. Und ja. Aber du hast den Abschwung dann doch geschafft. Ja, habe ich geschafft. Wegen meiner Freundin jetzt und wegen meinem Freund. Ne? Also ist das Jugendamt grundsätzlich informiert jetzt, dass da in der Familie eventuell irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist? Ja. Das schon. Ja. Schwierige Lage, schwierige Lage. Also du kannst da nur wirklich ein Auge auf deine Schwester haben. Ja. Und aber die Mutter macht ja auch vollkommen zu bei dir, ne? Die lässt ja gar nichts an sich heran, ne? Nee, überhaupt nichts. Ja, und dann hat dann mein anderer Opa, der Vater von meiner Mutter, der hat meinen Freund mal erpresst, wenn ich mit meinem Freund Schluss mache, dann wird er mir ein Auto kaufen. Und dann meinte ich, das kann er gleich vergessen. Ach du, das ist ja eine ganz andere Story jetzt wieder. Erpresst, ne? Ja. Das hast du nicht gemacht. Nee. Das mache ich nicht, nur wegen einem Auto. Allerdings ist das auch sehr richtig so. Du bist 19 Jahre und hast eine ganze Menge schon hinter dir. Stehst jetzt auf eigenen Beinen. Ja. Wie lebst du? Wie finanzierst du dich? Ja, ich arbeite zurzeit, mein Freund auch, der ist auf Montagearbeit Und ja, wir haben jetzt eine eigene Wohnung bei meiner Oma. Und bei deiner Oma? Ja, so eine Einzelwohnung, ne? Und ja, wohnen wir zusammen hier schon seit 2 Jahren. Da wünsche ich dir alles, alles Gute, Melanie. Ja, kann ich noch jemanden grüßen? Ja, ganz schnell. Ja, meine Freundin Sonja, weil ich habe gerne geholfen. Okay, die dir so geholfen hat. Ja. Alles klar. Gut. Tschüss. Ja, danke, ciao. Tschüss. Der Carsten ist da in 25. Hallo Carsten. Ja, hallo. Ja. Also mein Problem ist, meine Frau hat im Prinzip meine ganze Familie zerstört. Deine Frau hat deine Familie zerstört? Ja, sie arbeitet in so einem Café, wo sie halt die ganze Nacht arbeitet und wir haben ein Kind zusammen. Mhm. Und ich muss halt am Tage arbeiten und sie sehen uns eigentlich am Tage gar nicht. Mhm. Und sie setzt sich natürlich dann mit ihrer Arbeit unter Druck. Also ich muss halt immer zu Hause bleiben, kann halt ein wenig Freundschaften pflegen, kann auch den Kontakt zu meiner Familie selten pflegen, weil sie auch am Wochenende arbeiten muss. Also du meinst mit deiner Familie deine Eltern? Ja, genau. Mhm. Also nur meine Mutter. Also deine Mutter, ja. Ja, und sie halt, also sie beansprucht halt alle Freiheiten für sich, aber... Was macht sie? Ja, sie beansprucht halt alle Freiheiten für sich. Ja. Also für mich überhaupt keine Freiheiten. Also das Kind ist da und du musst halt aufpassen, das Kind, ich muss nachts arbeiten und ja, das macht mich natürlich fertig und habe auch schon mit Überscheidung gesprochen halt, damit ich überhaupt mal wieder rauskomme. Du sagst gerade am Anfang, sie hat die Familie kaputt gemacht. Ja, oder? Weil sie hat halt mit meiner Mutter kann sie über nichts reden, weil halt nur ihre Arbeit wichtig ist und meine Mutter hat natürlich auch keine Lust, sich den ganzen Abend oder wenn wir uns mal sehen, wir sehen uns ja selten, weil der also Abstand sehr groß ist, mehrere hundert Kilometer. Mhm. Und das hat natürlich meine Mama keine Lust drauf, auch meine Schwester nicht. Mhm. Aber dadurch ist doch der Kontakt und das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter und Schwester nicht kaputt. Nein, das auf nicht. Keinen Fall. Nein, sie versuchen mich zu unterstützen. Also ja. Würdest du sagen, dass alles tot ist zwischen euch beiden, zwischen dir und deiner Frau? Ja, kann man fast so sagen. Mhm. Also es kommt halt nicht mal rüber. Man kann auch mit dir darüber nicht sprechen. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre. 4 Jahre. Wie alt ist das Kind? 5 Jahre. Mhm. Also wir kannten vorher schon 2 Jahre. Mhm. Gab es da so eine Entwicklung zu der jetzigen Situation hin oder passiert das irgendwann ziemlich schnell? Also es ist ziemlich schnell passiert. Also vorher war sie zu Hause, da habe ich halt nur gearbeitet. Mhm. Und irgendwann hat sie sich mal entschieden, auch mal Geld zu verdienen. Das Kind war nachher groß. Also zumindest in dem Alter, wo man auch mal zur Oma ging und so. Ja, und da fing es erst an. Ne? Dann hat sie wieder gemerkt, das Nachtleben, dass es Spaß macht und so. Hältst du es für möglich, dass sie einen anderen Mann hat? Hatte sie schon, ja. Das also, sag mal, für mich zwingendermaßen durch ihre Arbeit lernt man natürlich Männer kennen. Und auf ihrer Arbeit ist natürlich Feeling und happy und hier zu Hause natürlich ist der ganz normale Alltag. Ne? Bis wie viel Uhr arbeitet sie immer? So meistens von abends 10 bis nächsten Morgen 6, 7. Arbeitest du zurzeit auch? Ja. Ich arbeite meist am Tage. Das macht natürlich die Lage dann, wie du auch vorhin schon gesagt hast, natürlich besonders schwierig. Ne? Wenn man dann auch noch miteinander verkracht ist, muss man da schon guten Willens sein, wenn man so ein Leben miteinander hinkriegen will und soll. Ja, genau. Und das ist ja auch, was ich an ihr so kritisiere, dass sie halt für die Familie sehr wenig Zeit hat. Und die Zeit, die wir nun mal zusammen haben, nicht zusammen verbringen können, weil sie da meistens noch, sie hatte eigentlich, die harte Sache daran ist, noch ihre Freizeit eben in ihren Café geht, ne? Und mit ihren Leuten halt zusammen zu sein, nicht mit uns beiden. Wenn du jetzt mal ganz, ganz streng so zurückdenkst, wie lange bist du schon unzufrieden? Ja, knapp ein Dreivierteljahr. Und du hast immer wieder versucht, auch mit ihr darüber zu reden? Ja. Auf jeden Fall. Und sie macht da auch zu und geht nicht weiter darauf ein? Nee, gar nicht. Also sie hört sich das zwar an und sagt vielleicht, was sie ändern will oder ob sie überhaupt was ändern will, aber das mag dann halt eine Woche gut gehen, aber das verfliegt dann ratzfatz. Du hast bei ihr das Thema Scheidung angesprochen. Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, mittlerweile habe ich es auch schon in die Gänge geleitet. Ach, so weit ist es schon? Ja, war schon beim Anwalt und habe dort mir Informationen eingeholt und so. Und ich meine, sie muss gezwungenermaßen dadurch natürlich ihre Arbeit einschränken, kann nur noch... Weiß sie das, dass du das eingeleitet hast? Ja, ich weiß das, ja. Und was sagt sie dazu? Ja gut, da freut es natürlich nicht, weil immerhin verliert sie, um das mal krass auszudrücken, den billigsten Babysitter, den es gibt. Weil ich aber nur noch dafür da war, um das Kind aufzupassen. Du meinst, das ist das Einzige, was sie bedauert? Ja, natürlich, sie sagt zwar, dass sie mich noch liebt, aber sie bringt es halt nicht rüber. Liebst du sie denn noch? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall? Ja. Also sie ist mir schon die wichtigste Person, aber... Trotz dieser ganzen Verhaltensweise? Trotz der ganzen Verhaltensweise, ja. Was liebst du an dieser Frau noch? Ja, man sieht sie verdammt gut aus. In der jetzigen Zeit hole ich natürlich viele gute Sachen wieder, die mal waren. Also ich versuche vieles von damals auf heute zu projizieren. Ne? Daher denke ich mal, dass dieses Gefühl bei mir noch da ist. Das ist natürlich die Gefahr, ne? Dass man in die Vergangenheit, in die alte Kiste packt und darüber die Gegenwart vergisst. Ne? Ja, das ist auch. Ich habe auch, wie gesagt, Angst, dass ich die nächsten Jahre noch hier zu Hause sitze und in meine Freundschaften, die kleinen Freundschaften, die man doch hat, nicht pflegen kann. Und davor habe ich Angst, mal ganz allein zu sein. Auf jeden Fall, du hast für dich diese Entscheidung schon getroffen mit der Scheidung. Ja. Das wird jetzt so seinen Gang gehen und dann wird die nächste Zeit mit Sicherheit keine angenehme Zeit für dich werden. Ja, erstmal natürlich finanzielle Einschränkungen, ganz klar. Ja. Ich dachte mir, dann nehme ich lieber diese finanzielle Einbuße in Kauf. Aber bin dann wieder glücklich. Vielleicht weniger Geld, aber Geld macht ja nun mal nicht glücklich. Lieber Carsten, drücke ich dir die Daumen für die nächsten Monate und das nächste Jahr vielleicht, was dann sehr schwierig werden wird für dich. Alles Gute. Danke. Tschüss, Carsten. Jetzt ist der David am Telefon, 17 Jahre. Ja, hallo, Dominant. Hallo, ja, David. Hier bin ich. Ja, so lang, sorry. Das Thema heißt, ich halte es meiner Familie nicht mehr aus. Ja, familiäre genau. Probleme. Ja, richtig, genau. Und zwar, es fing an, weil ich gesagt habe, ich bin schwul, also ich habe mich geoutet. Und da hat meine Oma gleich Stress gemacht, meine Mutter hat Stress gemacht, mein Vater hat Stress gemacht, also die ganze Familie war auf einmal auf dem Kopf und so weiter. Hast du es ihnen auf einen Schlag allen auf einmal erzählt? Nee, ich habe es meiner Mutter anvertraut und die hat dann weiter geklatscht, als sie hat es dann allen weiter erzählt. Mhm. Ging ja dann rum. Was war die spontane Reaktion deiner Mutter? Dass sie einen Psychologen zuziehen will und dass ich nicht mehr ihr Sohn sein würde, wenn ich schwul bin. Mhm. Und dass man vielleicht mit der Freundin klappen könnte, es wäre nur die Pubertät. Mhm. So, jetzt hat die ganze Familie auf dich ein. Ja, richtig, genau. Du lebst zu Hause? Ja, nee, ich lebe nicht mehr daheim. Ich lebe jetzt mit meinem Freund zusammen. Ach so, du bist Eier. Was machst du vom Beruf? Bist du Einzelhandelskaufmann. Du hast also schon dein eigenes Leben. Ja, ich führe schon mein eigenes Leben. Ja, genau. Dann ist es ja schon einfacher, als wenn du jetzt noch unter dem Tisch des Vaters deine Beine stecken würdest. Ne? Was die Eltern immer gerne sagen, solange du deine Beine unter meinen Tisch. Ja, ich bin auch froh darüber, dass ich bin ja ausgezogen, und zwar, also aus dem Grund, ich bin ja schon froh, dass ich da mein eigenes Leben führen kann. Ist zwar nicht so leicht, weil ich noch eine Lehre habe. Mhm. Ja, und vom Lehrlingsgehalt geht es halt nicht so. Mhm. Und dieses Outing hat aber stattgefunden, als du schon draußen warst. Nee, ich bin deswegen rausgezogen. Ach, du bist deshalb ausgezogen. Genau. Habe ich nicht richtig verstanden gerade. Ach so. Ja, ich bin deswegen rausgeflogen. Und da war ich auch beim Jugendamt und der Sachbearbeiter sagte, ich bin alt genug und ich kann mein eigenes Leben führen und ich kann mit meinem Freund zusammenziehen. Mensch, die haben dich rausgeschmissen, weil du schwul bist? Ja, richtig. Deine eigenen Eltern? Ja. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin ein Einzelkind. Die haben zu dir gesagt, dann zieh aus, dann bist du nicht mehr unser Sohn? Ja, richtig, ganz genau. Und das hat mich natürlich auch geschockt und dann habe ich natürlich beim Jugendamt das alles erzählt und so weiter. Meine Mutter, die musste dann kommen, wurde dann beraten, hier so und so und das geht natürlich wiederum nicht. Mhm. Und dann hatte ich keine Lust, weil dann würde ich tyrannisiert und dann bin ich einfach freiwillig auch dann gegangen. Wie lange liegt das zurück? Wie lange das zurückliegt? 2 Jahre. Wie, mit 15 Jahren lief das alles? Ja, mit 15 Jahren ist es passiert. Jetzt bin ich 17. Und dann bist du mit 15 Jahren schon zu deinem Freund gezogen? Ja, richtig, genau. Wir leben jetzt noch glücklich zusammen und sind verlobt. Aber wie habt ihr euch denn damals finanziert? Da warst du doch noch Schüler, vermute ich mal. Ja, mein Freund, der arbeitet als Kassierer im Parkwart in Kriftel. Mhm. Und dann arbeitet er noch als Einzelhandelskaufmann noch mit, so ein bisschen drin, als so als Aushilfe zum Verkäufer. Mhm. Das ist ja eine Story. Ja, das ist eine heiße Story. 2 Jahre liegt das hinter euch. Ja, und 2 Jahre. Und wie ist das Verhältnis jetzt zwischen dir und der Familie? Jetzt geht es einigermaßen. Jetzt zu die Mutti, weil ich habe meinen Freund mal vorgestellt. Jetzt tut meine Mutter das ein klitzes bisschen akzeptieren. Ja. Jetzt ja. Funktioniert das? Ja, so ein bisschen, weil sie gesehen hat, ich bin dann ganz raus und wollte auch nichts mehr von ihr wissen. Mhm. Bin dann nur noch zum Jugendamt, wenn sie mit mir reden wollte und so weiter. Mhm. Hab durch meinen Sachbearbeiter geklärt. Mhm. Und der Vater? Der Vater akzeptiert es nicht. Der, ganz kategorisch. Der ist total dagegen. Und die Oma? Die Oma hat gemeint, sie würde sich immer noch im Grab rumdrehen. Und aber sie liegt ja noch nicht im Grab, hoffentlich. Nee, sie liegt ja nicht im Grab. Nein, sie meinte, ich bin erst ihr Enkel wieder, wenn ich zurückkommen würde. Wenn du heiratest. Genau. Aber eine Frau heiratest. Ne? Ja, eine Frau. Nicht einen Mann heiratest. Genau, und wir sind ja jetzt verlobt und wir wollten eigentlich in Dänemark oder in Holland irgendwann mal heiraten. Ihr beiden seid verlobt. Ja, wir sind verlobt. Wie nett. Wir zeigen das auch ganz offen. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 22. 22. 23. Ja. 23, Und meine Oma hat dann natürlich auch auf meine Arbeit rum erzählt. Die ist dann zu meiner Filialleiterin, weil ich ja in der Lehre war, hat es dann natürlich alles erzählt. Und dann hat es auch ein bisschen Stress auf der Arbeit halt. Aber das hat sich auch eingerenkt. Es hat sich eingerenkt. Gott sei Dank. Es hat sich wieder Also im Prinzip läuft das Leben jetzt für dich gut. Ja, jetzt läuft es. Du hast einen tollen Freund, ihr wohnt zusammen, die Arbeit und die Mutti kapiert es allmählich auch, dass das so in Ordnung ist. Ja, genau. Aber da hast du aber wirklich deine Feuertaufe hinter dir, ne? Das, ja, das war wie ein Familiengericht sozusagen. Das glaube ich. Und mit 15 Jahren, das finde ich also wirklich schon sehr schwierig, bei einem 15-Jährigen dann sich auf die eigenen Beine zu stellen, rauszufliegen, weil die Eltern einen nicht wollen, weil man schwul ist. Ja. Unglaublich. Ja, es war hart. Ja, und dann will ich halt Priester werden. Ich mache zwar jetzt im Einzelhandel rum, aber ich will Priester werden. Du willst Priester werden? Ach du lieber, hast du vielleicht noch einen komplizierteren Berufswunsch? Ja, zum Priester. Mann, ja, ist ja klar, ne, auf was du dich da einlässt. Ja, ich weiß. Es ist halt nur die Moral der Kirche, sag ich immer. Ja, hast du ein Abitur? Nee, hast du kein Abitur. Nee, ich mache jetzt gerade noch meine Lehre, ich habe einen Realschulabschluss. Mhm. Also das ist noch ein weiter Weg. Da würde ich mal 10-mal nachdenken, ob ich das machen würde an deiner Stelle. Ja, das überlege ich mir noch. Ne? Als schwuler Priester, das gibt das so ja gewisse Schwierigkeiten nach wie vor. Ja, ich weiß. Aber das kriegt auch irgendwann mal vielleicht an. Vielleicht. Ich habe wie gesagt nur die Moral der Kirche. Alles Gute. Okay. Tschüss damit. Danke. Ciao. So, jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Was haben wir jetzt? 1.39 Uhr. Musik. Hier ist Einzelhaft Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Unser Thema heute Nacht heißt, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus. Wer von euch ist betroffen und wer von euch hat Interesse, sich mit mir zu unterhalten über dieses Thema? 0130 29 11, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Claudia und die ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, hier ist Claudia. Claudia, guten Morgen. Morgen. Ich habe das Problem, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus. Ich bekomme inzwischen Morddrohungen von meiner Mutter. Wir haben schon seit Jahren ein angespanntes Verhältnis. Zugespitzt hat es sich letzten Freitag. Ich habe abends von meiner Mutter Hilferufe bekommen. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann hilf deiner Nichte. Meine Nichte ist 2 Jahre alt, die hat bei meiner Mutter zur Pflege gelebt. Sie kommen aus einem sehr, sehr schweren Elternhaus. Ich bin dann in die Wohnung von meiner Mutter. Die Wohnung war ziemlich zertrümmert. Meine Mutter wurde von ihrem Freund verprügelt. Ich habe dann meiner Mutter angeboten, mit mir und der Kleinen in meine Wohnung zu kommen. Das wollte sie nicht. Kurze Zwischenfrage. Hat sie sich telefonisch bei dir gemeldet? Telefonisch, ja. Und du wohnst etwas von ihr entfernt? Im gleichen Ort, ja. So gute 5 Kilometer. Ja. Dann habe ich die Kleine mit zu mir genommen, erstmal für einen Tag. Ich war kaum hier in der Wohnung, dann ging das los, bring mir das Kind zurück oder ich nehme dir deine Kinder weg. Dann hatte ich das Jugendamt informiert, weil ich das hier nicht mehr ausgehalten hat und Angst hatte um meine Kinder. Dann ging es das ganze Wochenende, bring mir das Kind zurück oder ich nehme dir deine Kinder weg, ich mache dich auf dem Jugendamt schlecht, bring mir mein Kind zurück. Das hatte ich dann nicht gemacht, weil mir das Jugendamt das untersagt hat. Montagmorgen wurde dann das Kind hier weggeholt und irgendwo außerhalb in ein Heim untergebracht. Und seitdem kommt sie also ganz massiv an, du bist ein Bastard, ich hätte dich schon im Mutterleib zerquetschen können und ich werde dich umbringen und ich gehe auch an deine Saskia und deine Saskia geht im Heim und ich gehe auch an deinen Kevin, ich nehme dir deine Kinder weg und ich werde dich töten. Wo ich jetzt angerufen habe, höre ich überall nur, das sind Familienstreitigkeiten, da können wir nichts tun. Mhm. Und sag da die du? Frau extreme Alkoholprobleme hat, habe ich unheimliche Angst, dass sie es in die Tat umsetzt. Also sie hat dann auch einen Freund, wo es dann auch nicht so schön zugeht zwischen den beiden? Leider nicht. Sag doch noch etwas ausführlicher was zu der Mutter von der Kleinen. Meine Schwester ist geistig behindert. Meine Schwester wird von ihrem Mann ständig geprügelt und geht auch ständig wieder zu ihm zurück. Und deshalb ist ihr das Sorgerecht entzogen worden. Und das Sorgerecht hat deine Mutter? Das Sorgerecht hat das Jugendamt. Das Jugendamt? Meine Mutter hatte die Pflegschaft. Mhm. Jetzt hast du wirklich, wirklich Angst, dass da irgendwas passieren könnte? Ich habe Angst, dass sie an meine Kinder geht, weil die Drohungen sind da. Und ich habe auch massiv Angst, dass sie mich versucht umzubringen. Ich habe auch diese ganzen Kassetten von meinem Anrufbeantworter zu meinem Anwalt gebracht. Ich gedenke mir, das nicht gefallen zu lassen. Mhm. Aber das hilft mir im Moment nicht. Mhm. Wenn wir hier aufeinandertreffen, die wird auf mich losgehen. Du kannst deine Mutter, du kennst deine Mutter ja nun schon dein ganzes Leben lang. Du kannst die ja einschätzen. Würdest das ist jetzt, ich kann sie einschätzen, du würdest aber es glaubt mir niemand, wenn ich sage, meine Mutter wird auf mich losgehen. Das heißt, du traust ihr das wirklich zu? Dass ich traue es ihr zu, ja. Dass sie so gewalttätig sein könnte. Weil das ging von Freitag bis gestern und ich weiß, wie sie ist. Also sie hätte überhaupt keine Hemmungen, auf mich loszugehen. Mhm. Oder auf deine Kinder. Oder auf meine Kinder. So wie sie jetzt redet, ist sie bereit, auf meine Kinder zu gehen. Mhm. Hast du einen Mann? Ich lebe in Scheidung. Du lebst mit deinem Mann nicht zusammen. Er steht hinter seinen Kindern und er wird mich auch schützen. Mhm, ja. Du sagst gerade, alle Leute haben das abgetan als innerfamiliäre Angelegenheit. Wer sind diese Leute? Mit wem hast du darüber geredet? Ich hatte beim Weißen Ring angerufen, ich hatte bei der Polizei angerufen, ich hatte beim sozialpsychiatrischen Dienst angerufen. Mhm. Das sind familiäre Schwierigkeiten. Der Weiße Ring, was haben die gesagt? Das auch so? Die hatten mir empfohlen, den Anwalt einzuschalten und wegen des Telefonterrors eventuell eine Anzeige auf Körperverletzung. Mhm. Die Geschichte mit dem Anwalt wird eingefädelt im Moment. Die läuft im Moment, ja. Mhm. Denn das ist ja ganz massiv. Sie bedroht ja nicht nur mich, sie bedroht ja auch meine 3- und 5-jährigen Kinder. Mhm. In welcher Regelmäßigkeit macht sie das? Das geht von Freitagnacht um 1 Uhr bis gestern Abend rund 9 Uhr rum. Mhm. Und heute hatte ein paar Mal das Telefon bei mir geklingelt, da war aber niemand mehr dran. Mhm. Wie oft war das dann am Tag? Hat sie dann 3, 4, 5 Mal angerufen? Das ging halbstundeweise. Mhm. Und nicht nur sie, auch meine anderen Schwestern, ihr Freund, ihre Bekannte und alle möglichen Leute, die sie da kennt. Also die haben jetzt, oder sie und die haben jetzt die Oberwut auf dich, dass du bewirkt hast, dass dieses kleine Kind da wegkommt. Ich hätte das Kind auf dem Gewissen, was hätte ich mit dem Kind gemacht? Ich hätte das Kind kaputt gemacht und ich würde meine Kinder kaputt machen. Mhm. Mhm. Als sie das so zu dir gesagt hat, was hast du darauf geantwortet, ihr? Gar nichts mehr. Ich bin dann irgendwann nicht mehr ans Telefon gegangen. Mhm. Ich hatte versucht, mit 2 meiner Schwestern zu sprechen, aber ich bin völlig abgeblockt worden. Mhm. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, über einen Dritten auf sie einzuwirken? Gar nicht. Diese Frau blockt völlig ab. Gibt es denn irgendeine... Sie lebt völlig in ihrer Welt und sie lebt völlig ab. Mhm. Trotzdem frage ich nochmal, außerhalb der Familie, gibt es irgendeine eine Person? Es ist unmöglich, mit ihr zu reden, nein, weil sie seit Jahren großes Aggressionspotenzial mir gegenüber. Ich frage, gibt es eine Person, die deine Mutter schätzt? Ein Arzt? Einen Pastor? Niemand. Irgendwen? Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann. In der Verwandtschaft werde ich abgeblockt und von außerhalb kenne ich keinen, der da vermitteln könnte. Mhm. Und das Jugendamt erst recht nicht, weil... Die haben die Kleine dann ja letztendlich weggebracht. Mhm. Mensch, Claudia, jetzt bin ich natürlich auch vollkommen ratlos, wenn du schon mit der Polizei gesprochen hast, wenn du mit dem Weißen Ring schon gesprochen hast und mit dem Jugendamt und alle sagen, letztendlich kann man in der Phase nichts tun. Das Jugendamt schätzt sich so ein, dass man die Kleine wohl auch bei mir rausgeholt hat, nicht nur um das Mädchen zu schützen. Ich vermute auch, um mich zu schützen. Mhm. Denn man stand bei mir und sagte mir, wir müssen die mit der Kleinen hier weg. Sie kommen ja gar keine 2 Meter mehr vor die Tür. Dann würde ich Also da ich sehr viel von den Leuten vom Weißen Ring halte, würde ich diese Sache mit dem Anwalt intensiv und schnell durchziehen. Ich habe das heute alles angeleiert und das wird wohl morgen rausgehen. Und gestern ist eine einstweilige Verfügung rausgegangen, dass sie mich bitte nicht mehr anrufen möchte. Genau, vielleicht schüchtert sie das schon auch ein. Und es ist ja dann eine Öffentlichkeit auch entstanden, dass sie das etwas zurückschreckt. Kann man dann nur hoffen. Hoffen, aber ich traue es ihr nicht zu. Also sobald die mich nur irgendwo sehen wird, die wird auf mich losgehen, wie sie es immer gemacht hat. Mir ist ganz unwohl, weil ich dir natürlich nichts Schlaues jetzt sagen kann und ich keine Idee habe, was man da machen kann. Ich kann dir nur auch nochmal anbieten, Claudia, dass du, um auch noch vielleicht ein bisschen ausführlicher nochmal das zu erzählen, du hast ja auch große Angst und dir geht's nicht gut, dass du mit unserem Psychologen auch nochmal eine Weile sprichst, jetzt gleich. Bin ich bereit. Ja, dann leg du auch auf und der ruft dich gleich zurück, der Jürgen. Okay, mach ich. Ja? Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Claudia. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Florian, der ist 17 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Für mich ist meine Familie Anfang 96 zerbrochen, nachdem einer Nacht- und Nebelaktion meine Mutter aus dem Haus verschwunden ist. Und ich saß dann mit Vater, Hund und mir selbst im großen Einfamilienhaus. Wie in einer Nacht- und Nebelaktion verschwunden ist? Ja, die beiden, wie ich es rausgekriegt habe, im Nachhinein hatten wohl einen irrsinnigen Krach, der sich schon ein gutes Jahr zog. Und da muss wohl die Bombe in der Nacht explodiert sein. Ich war zu der Zeit nicht zu Hause, ich war in der Disco. Und bin morgens nach Hause gekommen und mein Vater saß da heulend und deine Mutter ist weg. Und was machen wir jetzt? Wir müssen die wiederholen. Und das ging 2-3 Wochen lang. Ja, und dann hieß es, ich weiß, wo deine Mutter ist und sie hatte sich in dem Zeitraum bei mir auch nicht gemeldet, weil wir hatten vorher mal ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis. Ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis? Ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis. Einzelkind? Nein, ich habe noch einen Bruder, der ist 10 Jahre älter, der ist aber schon seit 10 Jahren aus dem Haus. Ja, und dann ging es nach 2-3 Wochen, ich weiß, wo deine Mutter ist und jetzt sehen wir zu. Sie ist wegen dir abgehauen, sprich, er hat mir die Schuld in die Schuhe geschoben, dass jetzt meine Mutter weg ist und es läuft nichts mehr, er geht kaputt, er ist Produktionsmanager bei einer großen deutschen Lebensmittelfirma und ist deshalb auch oft unterwegs, sprich 2-3 Tage die Woche nur im Hause. Jetzt sagte er, er weiß, wo deine Mutter ist. Ganz genau. Ja, und hat das dir gesagt? Nein, er hat es mir nicht gesagt. Er hat mir eine Telefonnummer hingelegt und hat gesagt, da meldest du dich und jetzt wirst du bald deinen Führerschein haben, du wirst ein Moped dann kriegen, wenn du allerdings deine Mutter hierhin wieder zurückholst. So, und dann hatte ich mir gedacht, ja gut, du verstehst das nicht richtig, warum ist jetzt deine Mutter weg, so und so. Ja, hatte ich angerufen und sie hatte jeglichen Kontakt mit mir verweigert aus irgendeinem Grund. Du hast diese Telefonnummer angerufen? Richtig, es war ja meine Mutter. War sie persönlich am Telefon? Sie war persönlich am Telefon und hat gesagt, ich möchte mit euch nichts zu tun zu haben. Das ist ja unglaublich. Ich brauche Zeit zum Nachdenken, richtig. Aber wie erklärst du dir das, wenn du sagst, dass ihr beide immer ein gutes Verhältnis miteinander hattet, du und deine Mutter? Sie hatte Hass auf mich, das war die Pubertät. Dann kamen auch schlimme Wörter von meinerseits aus. Also es gab doch Probleme zwischen euch beiden? Sicher schon, aber im Nachhinein haben wir es bis heute geklärt. Es ist wie die Pubertät. Sie hatte eine schlechte Zeit, sie hat eine Fortbildung begonnen und hatte den Stress. Und mein Vater, ihr Mann, hat viel Stress gemacht, wie es Produktionsmanager leider oft zu Hause tun, wenn sie sind. Es gibt nur Streit, der Junge ist so schlecht in der Schule. Wie ist denn der Stand im Moment der Dinge? Der Stand im Moment ist, ich bin Mitte 96 nach der 9. Klasse der Realschule abgegangen, von der Schule geflogen. Durch diese Sache, weil ich nicht mehr zu Hause klargekommen bin. Ich habe einen Anschluss verpasst. Also dein Vater hat dir Druck gemacht, hat dir letztendlich die Schuld in die Schuhe geschoben, deine Mutter wollte mit dir nichts zu tun haben. Ganz genau. Klar, dass man dann mit 16 Jahren, was du da warst, irgendwie abdreht. Ganz genau, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen und da habe ich gesagt, okay, jetzt lasst mich alle in Ruhe, ich mache mein Leben mit meinem Hund. Gut, Und dann ging es weiter, nach dem Sommer 96 fing mein Vater an, jetzt geht es nicht mehr so zu leben wie früher. Ich habe weniger Geld, deine Mutter ist nicht da. Und jetzt schränken wir das Ganze ein bisschen ein. Damals gab es 50 Mark Taschengeld im Monat, was schon recht wenig war anhand meiner Freunde, der Vergleich. Mhm. So, und dann hat sich das langsam runtergeschraubt. Und dann waren wir irgendwann bei einer Schachtel Zigaretten, die er mal ausgetan hat und gesagt hat, jetzt ist gut für diesen Monat. Und da habe ich noch gedacht, okay, der macht ein bisschen Spaß und hier früher gab es was und da. Jetzt haben wir, jetzt ist Frühling 97. Frühling 97. Lebst du jetzt bei deinem Vater immer noch? Ich lebe bei meinem Vater noch und der ist jetzt gerade vor 2 Tagen in USA Urlaub für 2,5 Wochen geflogen. Du bist aber allein zu Hause? Ich bin allein zu Hause, richtig. Und du hast bis heute, ist kein Kontakt entstanden zu der Mutter? Doch, bis heute ja, seit Anfang diesen Jahres, durch meine Freundin, die das Ganze angekurbelt hat, die ich im November kennengelernt habe, die hat gesagt, hör mal, bau dir da jetzt mal wieder was auf, deine Mutter ist so und so und die steht zu dir. Und dann haben wir ein paar Gespräche geführt, die bis heute noch gehen. Mhm. Und mit meiner Mutter ist der Kontakt wieder da, im Positiven. Ja, es sieht so aus, dass sich mein Vater gegen jede Geldzahlung für mich weigert, weil er sagt, wenn du jetzt wieder Kontakt zu deiner Mutter hast, dann hol dir Geld von der, die also hat das Geld. Von mir kriegst du keinen Pfennig. Mhm. Heute sieht so aus, die Schränke sind leider leer. Wir haben ein Netz Apfelsinen im Haus, damit soll ich jetzt 2,5 Wochen hinkommen. Ich habe ihm vorgestern noch gesprochen und gebeten, dass er mir Geld erlässt. Sag mal, konnte deine Mutter dir begreiflich machen, warum sie das gemacht hat damals? Nein, bis heute nicht. Konnte sie dir begreiflich machen, warum sie dich letztendlich allein gelassen hat? Ein großer Begriff war, sie brauchte Zeit zum Nachdenken. 26 Jahre waren zu viel für sie. Im Nachhinein, heute verstehe ich es selbst. Ich habe meinen Vater in diesem Jahr so gut kennengelernt wie noch nie. Mhm. Und ich muss wirklich von meinem Vater sagen, ich hasse ihn. Es ist ein Schweinehund. Gut, aber die Beziehung zu deinem Vater ist die eine Sache und die Beziehung zu dir von deiner Mutter aus ist die andere Sache. Ganz genau. Wie lebt sie im Moment? Sie lebt bei einer Freundin im Keller, 30 Quadratmeter. Wartet auf die Zahlung des Vaters, hat kein Geld. Mhm. Also ihr geht's finanziell auch beschissen? Finanziell beschissen, richtig. Aber du möchtest auf jeden Fall weiter den Kontakt zu ihr aufbauen, trotz all der schlimmen Dinge, die da passiert sind. Ganz genau. Und du wärst auch unter Umständen bereit, ihr das zu verzeihen? Auf jeden Fall. Mhm. Soweit sind wir auch heute schon. Ja. Weil ich habe auch nichts, wo ich mich dran binden kann. Mhm. Es war zigmal die Polizei im Haus, wegen Streit meines Vaters, auch körperlicher Gewalt. Ja. Und dazu ist noch eine tragische Sache gekommen, die ich mir selbst verantworten musste mit Drogenkonsum. Mhm. Sprich, Einstiegsdroge waren Ecstasy-Pillen und LSD. Mhm. Und so hat es sich hingezogen bis heute. Ich finde, Florian, das ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte, aber dass es auf jeden Fall auch gut ist, wenn ihr da wieder zueinander kommt, wenn es auch langsam geht und wenn sich da wieder vielleicht doch ein richtig gutes Verhältnis aufbaut zwischen dir und deiner Mutter. Und dafür wünsche ich dir wirklich sehr, sehr viel Kraft und Glück. Ja, da danke ich dir. Alles Gute, Florian. Ich bedanke mich. Ciao. Ja, ciao. Aisha ist noch dran, 21. Hallo, hier ist die Aisha. Ja, hallo Aisha. Also, ich hatte ein Problem. Ich rufe eigentlich auch an, um vielen türkischen Mädchen Mut zu machen. Sage ich jetzt mal türkischen, in Anführungsstrichen, vielleicht moslemischen Mädchen. Mhm. Ich bin vor 3 Jahren von zu Hause abgehauen mit meiner Zwillingsschwester. Hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Wir waren noch in der Ausbildung. Warum hast du es zu Hause nicht mehr ausgehalten? Wir wurden sehr streng gläubig erzogen. Mhm. Wir durften nicht außer Haus. Wir hatten immer, wenn wir zu spät gekommen sind, mussten wir Rechenschaft ablegen. Es war grauenvoll. Mein Vater hat uns auch mit 5 Jahren Finger an uns zu schlagen. Dann, also wenn er wütend war, musste er schlagen. Mhm. Und irgendwann dann mit 18 hat er mir dann die Rippen gebrochen, dass ich gesagt habe, nee, jetzt nicht mehr. Also wir durften gar nichts, wir hatten keine Freiheiten, wir durften noch nicht mal die Haare offen tragen, nicht lachen, gar nichts. Also richtig streng erzogen, gar nichts. Ist das dann ja eine ganz, ganz mutige Sache, dann abzuhauen von zu Hause? Ja, vor allen Dingen dann in so einer großen Familie und dann noch Türken, die Ehre der Familie zu verletzen, genau, das ist das Schlimmste. In Anführungsstrichen werden die Frauen als Schlampen bezeichnet, ohne dass man eigentlich Hintergründe weiß. Mhm. wir haben dann eine Nacht- und Nebelaktion gehabt und sind dann von heute auf morgen abgehauen. Du sagtest gerade am Anfang, dass du anderen Mädchen, die in ähnlicher Situation leben, Mut machen möchtest. Ja. Das heißt, du bereust das auf keinen Fall, dass du es gemacht hast. Und niemals. Du hast es auch, ihr habt auch geschafft, richtig Boden unter die Füße zu kriegen. Ja, das vielen, also viele Mädchen schaffen es nicht, Boden unter den Füßen zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sinken ab oder gehen wieder zurück und dann werden sie noch schlechter behandelt als vorher. Ich kann nur sagen, vielen, also Mädchen, wenn ihr abhaut, dann haut ab und kommt nicht mehr zurück. Was hast du oder was habt ihr, ich vermute, dass ihr erstmal zusammengeblieben seid, die erste Zeit. Ja, natürlich. Was habt ihr danach gemacht, wohin seid ihr abgehauen? Ja, wir sind in einer Baracke gelandet, wir haben monatelang gehungert, hatten kein Geld, wir hatten nur eine Hose, einen Pulli und wir waren von Freunden mal hier, mal da, wir mussten uns da verstecken, weil auch mit Mord und Totschlag gedroht wurde. Mhm. Also man ist uns richtig gefolgt, man hatte uns versucht zu finden und irgendwie abzuschleppen oder sonst was. Und habt ihr heute eine richtige Wohnung, eine Arbeit auch? Ja, richtige Wohnung. Damals waren wir beide in der Ausbildung, ja, hatten leider wirklich kein Geld. Und dann musste eine von uns natürlich die Ausbildung abbrechen, was natürlich bei vielen anderen Mädchen, die alleine abhauen, nicht der Fall ist. Wie lange habt ihr gebraucht, um so aus dem Gröbsten raus zu sein? Ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Mhm. Ein ganzes Jahr. Wir haben also, bis meine Schwester dann richtig Geld verdient hat und ich habe in der Zwischenzeit meine Ausbildung abgeschlossen und jetzt macht meine Schwester eine Ausbildung mit 21 Jahren. Ihr lebt zusammen im Moment noch? Im Moment sind wir zusammen. Ja. Gibt es denn jetzt einen Kontakt zur Familie? Ja, einen sehr guten Kontakt. Einen sehr guten sogar. Deswegen sage ich der Mädchen, wenn ihr abhaut, dann haut ab. Und wenn ihr den Kontakt zu der Familie herstellen wollt, dann nur durch Reden. Durch Aufweisen der Probleme und sagen, hier Leute, so geht das nicht. Man muss wirklich sturstracks versuchen. Man muss es wirklich ausprobieren. Nicht so klein sein und dann sagen, okay, ich gehe wieder zurück und lassen über mich alles zergehen, was nur dagegen geht. Aische, vielen Dank für deinen Anruf. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war's für heute Nacht in der Technik. Anne Buchholz, morgen offenes Talkradio. Eine schöne Nacht euch allen. Bis morgen. Ciao.